ist es, ja, aus Tempels Türen unsere Herzen öffnen wir. Unsere Herzen öffnen wir. Schleust des Janus Tempels Türen, des Janus Tempels Türen, unsere Herzen öffnen wir. Schleust des Janus Tempels Türen, unsere Herzen öffnen wir. Schleust des Jahres Tempelstüren, unsere Herzen öffnen wir, unsere Herzen öffnen, öffnen wir. Tempelstüren, unsere Herzen öffnen wir. Schleust des Janus Tempelstüren, unsere Herzen öffnen wir. Unsere Herzen öffnen wir. Schleust des Janus Tempelstüren, schleust des Janus Tempelstüren, unsere Herzen öffnen wir, unsere Herzen öffnen, öffnen wir.